planen und wir bauen zum Himmel hoch den Turm. Mausmänner und Mausfrauen, frisch auf zum letzten Sturm. Es ist soweit, es steht die Zeit, die Uhr steht still. Es ist soweit, es steht die Zeit, die Uhr steht still. Weil Willibald es will. Laden und wir bauen zum Himmel hoch den Turm. Maus Männer und Maus Frauen, frisch auf zum letzten Sturm. Es ist soweit, es steht die Zeit, die Uhr steht still. Es ist soweit, es steht die Zeit, die Uhr steht still. Weil Willibald es will. Hey yo, hey ja, weil unser Starker. Hey yo, hey ja, weil unser Starker. Hey yo, hey ja, weil unser Starker Willibald es will, Willibald es will. Hey yo, hey ja, überaus Starker. Hey yo, hey ja, überaus Starker. Hey yo, hey ja, überaus Starker Willibald.